2a. Ich selbst kaufe nur Bioprodukte aus der Region und ernähre mich vegan. Das klingt vielleicht so, als wenn ich andauernd über mein Essen nachdenken würde, aber das tue ich natürlich nicht. Essen soll doch Spaß machen. Früher war ich morgens oft müde. Seitdem ich die App nutze, fühle ich mich morgens, als hätte ich 12 Stunden durchgeschlafen. Dabei waren es aber nur 7 oder 8 Stunden.